hat Großes an uns getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Der Herr hat Großes an uns getan. An uns, an uns getan. Der Herr hat Großes an uns getan. An uns getan. Großes, Großes. Denn der Herr hat Großes an uns getan.